Abschnitt 8 aus Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Mein Jagdhund Rolf. Wir hatten etliche freizügige Märsche schon hinter uns. Und den letzten heute. Herr Major Medvedovic hielt sich vorne beim Brigadier auf. Und ich ritt mit ihm als Adjutant. Herr Major Medvedovic liebte es, immer mit riesigem Gefolge aufzutreten. Eigentlich gebührte ihm nämlich als zweiten Stabsoffizier gar kein Adjutant. Weil ich aber gerade entbehrlich war bei der Batterie, nahm er mich mit. Ich war zwar nur ein Kadett, aber besser ein Kadett als gar niemand. Herr Major übergab also den Divisionstrompeter, den Ordonnanzkorporal, seinen Pferdewärter und noch einen Unteroffizier, den er als Meldereiter für außerordentliche Fälle zu sich befohlen hatte, meiner Obsorge. Ich warf mich in die Brust. Und wir marschierten. Es war noch sehr früh am Tage. Zuerst, solange wir im offenen Gelände blieben, merkten wir es nicht, wie kühl es war. Aber dann, oben auf der Bialagora, blies es empfindlich. Der Herr Brigadier sprach keine Silbe. Sein Generalstäbler sah nur dann von der Karte auf, wenn sein Pferd stolperte. Und der Artilleriechef der Brigade, Herr Major Medvedovic, erwog in Herz und Nieren, wie er seine supponierte Artilleriemasse am elegantesten auffahren lassen könnte. Die Frage war schwierig, denn wir hatten bloß 4 Geschütze. Die anderen 28 standen im Marschbefehl. Ach, es war mir recht kalt. Nur der Gedanke, dass wir endlich doch in den Talkessel von Babin Brieg kommen mussten, von dem man so viel sprach, erwärmte mich. Wir kamen hin, aber der Talkessel war nicht geheizt. Huh, war das eine Kälte. Überdies hatte ich mir das Adjutantmachen viel amüsanter vorgestellt. Ich blieb ein wenig zurück, steckte die Hände abwechselnd unter Ninas Satteldecke und strampelte mit den Beinen. Kriegt mein Gaul einen Satteldruck, mag er, weil's doch jetzt alles gleich ist. Plötzlich winselte mich etwas an. Ich traute meinen Augen nicht. Das war ja Rolf, mein Jagdhund. »Ei, wo kommst du denn her?« fragte ich ihn mit den Augen. »Ich weiß, dass ich nicht recht daran getan«, antwortete er mir in der Hundesprache. »Aber es war mir viel zu langweilig dort beim Drehen, und ich lief vor zu dir. Prügle mich, erschlage mich, weil's doch jetzt alles gleich ist.« Ich wies ihn hinter das Pferd und dachte mir, es würde ihn niemand bemerken. Und dann, der Herr Brigadier ist ja ein gewaltiger Nimrod, er wird nicht allzu böse sein. Rolf war brav und blieb hinten. Indes kam der erste Meldereiter und brachte Nachricht von einer Kavalleriepatrouille. Der Oberleutnant Brigadeadjutant las laut vor, man habe den Feind entdeckt, einen Offizier mit 2 Mann mit weißen Abzeichen. Bei Svertschigatsche. Darüber war die Freude groß. Man denke nur, den Feind gefunden. Einen Offizier mit 2 Mann. Rolf war noch immer brav und blieb hinten. Da kam ein 2. Meldereiter und brachte Nachricht von einer Kavalleriepatrouille. Diesmal hatten sie eine Kompanie gesehen. Sie marschierte um 7:15 durch Svertschigatsche und war wohl zur Stunde schon in Babin Brieg. Gut, wo war aber Rolf? Ich brauchte nicht lange zu sinnen, denn schon raschelte es im Weizen neben uns und schon gab der gute Laut. Er brakierte. Eine Sekunde später schoss ein Häslein quer über den Weg und der Schimmel des Herrn Brigadiers mit einem Satze zurück auf mich. Der Renius des Herrn Majors setzte aus und zwar mit Treffsicherheit eines Minimalscharflers gerade auf das Bein des Herrn Generals. Schneller als ich's erzählen kann, war auch Rolf kläffend hinter dem Hasen her und der Schimmel im Weizen. Der Herr Brigadier nicht, der blieb auf der Straße. man fing den Schimmel auf. Ich putzte den Herrn General ab und es war alles gut. Wenn er nur nicht erfährt, dass das mein Hund war. Er hatte gedroht, er würde die Kanaille gleich erschlagen lassen, wenn er sie kriegte. Rolf verschwand im Walde links und wir marschierten weiter. Die Pausen von einer Meldung zur anderen füllte der Herr Brigadier mit Flüchen über die Kanaille aus. Endlich wusste man vom Feind genug und entschloss sich. Rasselnd fuhr die Batterie im Trab vor und Rolf war noch immer brav und blieb im Walde links. »Du«, sagte der Herr Brigadier zum Herrn Major Medvedovic, »ihr Artilleristen sollt es heute besser haben. Wir haben die vorige Nacht in Krautfässern geschlafen. Ich weiß, eben darum sollt ihr es heute besser haben. Der Annahme nach wird die Brigade heute in Bukowica und Konkurrenz nächtigen. Ich gebe euch nun den ganzen Teil von Bukowica südlich vom W des Ortsnamens.« Er tippte auf die Karte. »Wir haben die vorige Nacht in Krautfässern geschlafen«, sagte der Herr Major träumerisch. »Nun, heute weise ich euch dafür das allerschönste Quartier zu.« Herr Major setzte den Hornzwicker auf und sah auch in die Karte. Er steckte sie befriedigt in die Juleitasche. Er hatte südlich des W von Bukowica ein tröstliches Zeichen für Wirtshaus entdeckt. Rolf war noch immer brav und blieb im Walde links. Das Gefecht entwickelte sich und der Herr Brigadier sagte, »Quartiere dürfen bei den freizügigen Übungen zwar nicht gemacht werden, aber weil ihr Artilleristen es gar so schlecht gehabt habt. Wir haben die ganze vorige Nacht in Krautfässern geschlafen. Ich weiß, so darfst du ausnahmsweise heute nach dem Ablassen, verstanden, nach dem Ablassen, einen Reiter vorausschicken nach Bukowica.« Nach einer Weile nahm ich Herr Major Medvedovic beiseite. »Sie, Kadett, Sie reiten nachher Quartiere machen. Nach Bukowica. Nach dem Ablassen. Verstanden? Nach dem Ablassen. Es wird zu spät werden. Die anderen näheren Truppenkörper, besonders die Kavallerie, werden uns zuvorkommen. Na, Sie reiten nach dem Ablassen. Aber fragen werde ich nach Ihnen auch früher nicht, wissen Sie? Natürlich unbemerkt. Ich frage nach Ihnen nicht. Am Ende... »Ja, Herr Major.« »Aber unauffällig«, zwinkerte er und setzte laut hinzu, »ja, nicht früher als nach dem Ablassen.« »Sie bereiten dort auch ein Mittagessen vor. Wir haben die vorige Nacht nämlich in Krautfässern geschlafen und Brot mit Zwetschgen gegessen.« »Ein Mittagessen vorbereiten«, wiederholte ich mit dem gewissen dienstlichen Ausdruck. »Ja, Suppe, Rindfleisch und eine Mehlspeise.« »In die Suppe lassen Sie womöglich Grießnudeln und Speck einkochen. Das mögen alle Herren gern.« In Wahrheit stand der Herr Major mit seinem Geschmack allein da. Zum Fleisch, na, Sie werden ja sehen, was es im Wirtshaus südlich des Weg gibt. Dann als Nachspeise Reiskoch, ein Reiskoch mit Rosinen.« »Als Nachspeise Reiskoch mit Rosinen.« Unsere Batterie hatte die Einbruchstelle genügend beschossen. Die Infanteriereserven dublierten sich mit dumpfem Trommelschall ein. Es knatterte das Schnellfeuer. Man rief »Hurra!« und stürmte. Gleich musste es zum Ablassen kommen. Teufel, und ich war noch immer da. Herr Major Medvedovic sah mich wütend an und murmelte zwischen den Zähnen. »Er versteht mich nie, der dumme Ordonnanzkorporal.« Ich wäre ja herzlich gerne rundherum abgepascht, mit der weißen Binde am Arme. So hätte man mich für ein Organ der Manöveroberleitung gehalten und überall durchgelassen. Aber mein Hund, der war noch immer im Walde links. Wo finde ich ihn wieder, wenn ich fortreite? Ich saß auf Nadeln. 40 blanke Gulden hat mich der Kerl gekostet. Und wenn auch das nicht wäre, wie treu ist er mir, wie gut. Er stellt jeden Hasen, freilich läuft er ihm später nach, aber er kann großartig springen, das Pferd am Zügel führen und aus meiner liebsten offenen Fenster allerlei Dinge hervorapportieren. Meinen Rolf soll ich verlieren, nimmermehr, und wenn's Graz kostet. Ich warte bis zum Abblasen, weil's doch jetzt alles gleich ist. Man blies ab und gleich hernach zur Besprechung. Himmel, wo steckt mein Hund? Eine Minute warte ich noch. Er muss ja kommen. Hat er denn allen Verstand verloren? Die Minute verrann. Ich sah im Geiste die Kavalleristen von unserem Quartier Besitz ergreifen. Dann südlich des W. ein nicht vorhandenes Reiskoch mit Rosinen im schönsten Zimmer von Bukowica, den kleinen Baron von Lenkai, den Ulanenkadetten in trauter Umarmung mit den schönsten Kindern des Ortes. Die Suppe mit Speck und Grießnudeln hat er schon ausgelöffelt. Ha, da war Rolf, 500 Schritte von mir beim Herrn Brigadier, und mit der Besprechung war es gleich vorbei. Ich duckte mich schnell hinter einen Busch und pfiff, bis mir der Atem ausging. Rolf hörte nicht. Ich sah ein paar Pferde scheuen, ein paar Unteroffiziere auseinanderreiten. Sie ergriffen die Säbel, die Herren von der Besprechung taten lachend mit, dann eine konzentrische Attacke, Direktion Rolf. Da wandte ich entsetzt mein Antlitz ab und sprengte den Waldweg fort gegen Bukowica. Als ich außer Sicht war, parierte ich in Trab. Dies dumme Bukowica liegt nämlich, Gott sei Dank, 100 Meilen hinter Weihnachten. Nein, soweit nicht, bloß 14 Kilometer von hier. Also können die Truppen erst in 3 Stunden einmarschieren. Sie werden im Schritt gehen. Sie sind müde. Meine Nina aber ist von Eisen. Die läuft mir die 14 Kilometer wie nichts ab. 2 Stunden habe ich zumindest Zeit zum Quartier machen und die Wirtin zum Mittagessen bereiten. Herr Kadett, ruft jemand von ferne hinter mir. Ich wende mich um. Wahrhaftig, man ruft mich zurück. Der Brigadeadjutant hat einen Unteroffizier nach mir geschickt. Ich sollte nördlich des Wegquartiere machen. Aber nicht weiter als bis zur Kirche und auch nur auf der östlichen Straßenseite. Die Schule müsse frei bleiben. Was? Rief ein Generalstabshauptmann, der den Befehl mit anhörte. Nördlich des W. Dort hat ja das Jägerbataillon der Gegenpartei zu kantonieren. Die Artillerie hat den Ortsteil östlich der Straßenkreuzung. Kaum hatte er es gesagt, da kam der Herr Brigadier selber. Aber, meine Herren, sprach er, wie können Sie Befehle nur so missverstehen? Seine Exzellenz wies ja klar und deutlich den westlichen Teil an. Seine Exzellenz widerrief aber später, infolge meiner Vorstellungen, meldete der Hauptmann. Ist das eine Verwirrung? An allem ist nur der verdammte Hund schuld. Gerade als man die Kantonnements besprach, kam er und bellte alle Pferde scheu. Nun, in Gottes Namen, tun Sie, wie der Herr Hauptmann sagt. Ich ritt ab, und zwar etwas eilig. Was mag mit Rolf geschehen sein? Nina hielt sich wacker. Ein Bauer zeigte mir einen Feldweg, der die Luftlinie sicherlich noch um ein halbes Stündchen übers Ohr hieb. Früher als ich's erwartet, war ich am Ziel. Mit einem Gedanken an Rolf. Der schwebte mir ja immer vor Augen. Da war also Bukowica. Ich fand auch das Weh dicht dabei eine große Kommunion. Mein Rolf, mein Rolf! Jetzt will ich aber nicht länger an ihn denken und Quartiere machen. Ja, aber wo? Meiner Seel, ich hatte wie an den Tod daran vergessen, bei welcher Weltrichtung es schließlich geblieben war. Ich entschloss mich kurz für Nord. Befohlen hatte mir irgendjemand sicherlich auch das. Na, dachte ich mir, als ich die Quartiere mit Kreide an die Zäune notiert hatte. Unsere Herren werden eine Freude haben, wenn sie herkommen. Dies Bukowica ist ein Geierhorst, noch viel ärger als alle anderen Nester, in denen wir bisher geschlafen. Das gute Zimmer des Richters und sein Schweinestall unterscheiden sich bloß durch die Benennung. Wie wird sich der Herr Major nach den Krautfässern Ägyptens sehnen? Doch eines soll sie trösten in dieser bewohnten Einöde. Ich will ein großartiges Reiskoch konstruieren lassen. In einem Hause, das mir wegen seiner erst kürzlich gewaschenen Einwohner geeignet erschien, legte ich Beschlag auf den Herd und fragte die Dame des Hauses, eine Böhmin, ob sie denn kochen könne. Sie sagte ja. Mein Gemüt war damals noch rein und jeglicher Lüge abhold. Da dachte ich, die anderen Menschen wären auch so und vertraute der Guten. Ich fragte sie, ob sie ein Reiskoch mit recht viel Rosinen drin verfertigen könnte. Sie sagte, ja, was man denn dazu brauchte. Reis, Zucker, Milch, Butter, Rosinen, Eier. Ob das alles hier zu haben sei? Ja, sagte sie, Eier, Milch, Butter haben wir mir selbst, das andere der Kaufmann. Ob sie mir nun den Gefallen tun wolle. Aber sehr gern, meinte sie, wenn Sie wollen's, das Zimmer für den Pan General statt meiner herrichten? Was für den Herrn General? Ein Zimmer? Rosim, hat er gestern ein Zimmer bei mir bestellt? Ja, warum haben Sie mir denn das nicht gleich gesagt? Sie dumme Gans. Haben's mich gefragt? Mit scheuem Schrecken in den Gliedern fuhr ich aus den geheiligten Räumen. An einem anderen Tage hätte mich die Sache schrecklich geärgert. Heute schwieg ich, weil's doch jetzt alles gleich ist. So ging ich denn dies durch etliche eingeborene Holz herbeischleppen und machte ein Feuer im Freien. Die Böhmen lieh mir einen ungeheuren Topf. Ich kaufte von ihr 2 Liter Milch, 10 Kreuzer, 12 Eier, 15 Kreuzer, 1 Kilo Butter, 40 Kreuzer. Und schickte zum Kaufmann um 5 Kilo Reis, 2 Gulden, 80 Kreuzer, 1 Kilo Rosinen, 98 Kreuzer, 1 Kilo Zucker, 58 Kreuzer, zusammen 5 Gulden, 1 Kreuzer. Alles, ausgenommen die Eierschalen, kam in den Topf und kochte wacker. Dann schloss ich mit dem Fleischhacker eine Lieferung ab auf 1 Kilo Fleisch, 34 Kreuzer. 1 Kilo Speck, 50 Kreuzer, zusammen 84 Kreuzer. Schnitt die beiden Stücke in Scheiben, steckte sie immer Fleisch und Speck abwechselnd auf eine geschabte Rute und gedachte daraus einen Zigeunerbraten zu machen, wie mir ihn unser Schweinehirt zu Hause auf der Puschta so oft bereitet hatte. Wenn die Herren auch so hungrig sein werden, wie ich's bin, na dann wird's ihnen ganz märchenhaft schmecken. Für uns 5 wird's ja auch langen. Mit knurrendem Magen und eifriger Worte drehte ich den Spieß, während mich die gesamte Jugend Bukowicas umlagerte und durch kleine Handlangerdienste beschmeichelte. Zuerst marschierte die Kavallerie ein. Eine halbe Stunde später, es war Abend geworden, kam der Herr Major und der Hauptmann. Ich übergab den Spieß rasch einem intelligenten Mitgliede des Bukowicer Nachwuchses und meldete mich gehorsamst als Quartiermacher. Der Herr Major fragte nach diesem und jenem, endlich mit gierigen Blicken nach dem Diner. Er war sehr hungrig, der Arme. Ich beruhigte ihn mit der Versicherung, es sei alles auf das Beste bereitet. Rolf war nicht bei der Batterie. 10 Minuten später saßen die Herren an einem Tische in des Gemeindepandurenhause. Ich ließ rasch decken und trug den ersten Gang auf. Böf à la Bohemians. Ah, schmunzelte Herr Major, die Schüssel mit den Augen verschlingend. Meine Lieblingsspeise, geröstetes Gansblut. Nein, du irrst, das ist eine Kalbsleber, meinte der Hauptmann. Ausgezeichnet das. »Bravo, bravo«, riefen alle ein über das andere Mal und bedienten sich. Oberleutnant Langen, der ganz besonders entzückt war, schrie, »Kadett, du bist ein Prachtmensch!« Ich erinnere mich nicht mehr, wer der Erste, der allen Gesetzen guter Sitte zuwider ausspuckte und rief, »Pfui, das ist ja Holzkohle!« Ach, mein Zigeunerbraten war total, aber total verbrannt. Was lag nun daran, dass ich ihn auch nicht gesalzen und papriziert hatte, weil es doch jetzt alles gleich ist. Das Reiskoch, dass ich's nur gleich heraussage, war auch vollkommen verdorben. Erstens hatte ich viel zu viel Reis hineingetan. Als ich ging, ihn zu holen, stand das Zeug meterhoch aufgequollen aus dem Topfe und floss auf allen Seiten über wie ein Sektkelch, während sich ein dicker, heißer Strom der weißen Lava samt den Rosinen quer über die Chaussee bis in den nächsten Straßengraben ergoss. Die Herren fluchten grässlich. Der Herr Major, ein Ungar, Arsch da vier Brezelbeck, Herr Hauptmann, der Pole, Stofa Konopogawa, Oberleutnant Langer, Pschakrev und der böhmische Reserveleutnant Corpo di Baccio. Sie hatten nicht lange Zeit zu fluchen. Der Herr General kam und delogierte uns. Ich hatte in jenem Teil des Dorfes Quartiere gemacht, der für den Stab bestimmt war. Es war ein recht unglücklicher Tag. Der Herr General kam nämlich nicht allein, sondern führte an einem Spagat meinen Rolf mit. 30 Tage Quartierarrest bekam ich im Ganzen. Ende von Abschnitt 8.